Einleitung. Ich hatte niemals vor, meine Biografie zu veröffentlichen. Unzählige Interviews habe ich im Verlauf meines Lebens gegeben. Es ist alles gesagt, dachte ich. Doch die Tatsache, dass die Anfragen, die mich per Post und Telefon erreichen, in den letzten Jahren zu statt abnehmen, hat mich eines Besseren belehrt. Die Zuschriften sind zum allergrößten Teil freundlich und interessiert, und sie stammen von jungen, oftmals sehr jungen Menschen. Ich denke, die jungen Leute haben mit dem immer größer werdenden zeitlichen Abstand zu den Jahren 1933 bis 1945 einfach weniger Berührungsängste als die Generationen zuvor. Für sie ist völlig klar, dass aus der Geschichte nur der lernen kann, der sie kennt. Und das, was in den Lehrbüchern steht, beantwortet ihnen längst nicht alles. Dazu kommt, das muss ich ganz nüchtern und gefasst feststellen, der Wettlauf mit der Zeit. Es wird nicht mehr lange die Möglichkeit geben, Zeitzeugen wie mich zu befragen. Auch ist mir durch jüngste Verfilmungen über Ereignisse, deren letzter lebender Zeitzeuge ich heute bin, bewusst geworden, dass meine Eindrücke eine wichtige Erkenntnisquelle sein können. Ich stelle fest, dass Darstellungen in die Geschichte einzugehen drohen, von denen ich sicher weiß, dass sie falsch sind oder deren zugrunde liegende Geschehnisse und Umstände ich jedenfalls anders gesehen, wahrgenommen oder in Erinnerung habe. Dass sich zahlreiche Irrtümer in der Öffentlichkeit festgesetzt haben, wurde mir zuletzt anlässlich meines Zusammentreffens mit amerikanischen Filmemachern bei den Dreharbeiten zu dem Hollywood-Spielfilm Valkyrie im Sommer 2007 bewusst. In diesem geht es um das gescheiterte Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Man befragte mich zu allen möglichen Dingen, von routinemäßigen Sicherheitsmaßnahmen bis hin zu Gewohnheiten Hitlers. Das Team zeigte sich bereits gut informiert, und doch war ich überrascht über so manche falsche Vorstellung. Ganz besonders aufgefallen ist mir dies schon zuvor im Zusammenhang mit dem weltweit aufsehenerregenden Spielfilm »Der Untergang«. Ein wichtiger Film, allerdings auch eine operettenhafte Tragödie. In ein paar wenigen Szenen bin ich zu sehen. Der Darsteller meiner Person hat keine Sprechrolle. Gezeigt wird, wie der Schauspieler die Generäle Wilhelm Burgdorf und Hans Krebs nach deren Selbstmorden auffindet. Warum hat man mich nicht gefragt, wie das wirklich war? Man hätte erfahren können, dass ich damals mitnichten ruhig, fast geschäftsmäßig agierte, wie es im Film zu sehen ist. Im Gegenteil, ich war im höchsten Maße erregt, als ich feststellte, dass Burgdorf, den ich sachte anstieß, weil ich ein Gespräch für ihn auf der Leitung hatte, keineswegs eingenickt war, sondern tot. Schleunigst machte ich kehrt, um vom Tod der beiden Männer umgehend Meldung zu machen. Ein Detail. Dennoch, es entsteht ein völlig falscher Eindruck, denn ich war eben alles andere als gefasst in diesem Augenblick. In den letzten Stunden im sogenannten Führerbunker versetzte mich vor allem anderen ein Gedanke in Panik. Ich hatte den Chef der geheimen Staatspolizei im Reichssicherheitshauptamt in der neuen Reichskanzlei gesehen. Die Anwesenheit von Gestapo Müller, wie wir ihn nannten, war absolut ungewöhnlich. Hannes, der ebenfalls bis zuletzt im Bunker verbliebene Techniker, und ich spekulierten, ob wir nun am Ende noch alle umgebracht werden sollten. Würden sie vielleicht den Bunker in die Luft jagen? Lieber alles vernichten, als dass es den Russen in die Hände fällt. Wir mussten damit rechnen, dass das auch für uns galt. Sollte restlos nichts und niemand übrig bleiben aus dem Führerbunker? Der Film lässt fast alles in Hitlers Bunkerwohnung spielen, in die aber nur die wenigen kamen, die zum Chef gerufen wurden. In den Führerbunker, noch tiefer unter der Erde gelegen als die Keller und der Vorbunker, war der Tod schon eingezogen, bevor Hitler die Waffe auf sich richtete. Den Krieg hörte man nur im Vorbunker und in den Kellern der Reichskanzlei. In Hitlers Bereich drangen allein Erschütterungen und allenfalls dumpfe Geräusche vor. Umgekehrt war es nicht möglich, Ereignisse im Tiefbunker wahrzunehmen, wenn man sich im Vorbunker oder gar in den weit entfernten Kellern der neuen Reichskanzlei befand. Einen Tag vor der Uraufführung von »Der Untergang« in Berlin erhielt ich spät abends einen Anruf. Es war jemand aus dem Produktionsteam, der mich wissen ließ, dass man mich bitte, zur Premiere nicht zu erscheinen. Eine Begründung sagte man mir nicht. Fünf Wochen nachdem der Film angelaufen war, besuchte mich der Produzent Bernd Eichinger in meinem Berliner Haus. Er recherchierte schon in einer neuen Sache. Auf den Untergang angesprochen, verwies Herr Eichinger auf das gleichnamige Buch von Joachim Fest, das Vorlage für den Film gewesen sei. Darin habe man sich gehalten und entsprechend meine Rolle angelegt. Nur auch Herr Fest hat nie persönlich mit mir gesprochen. Ich bin ein unbedeutender Mann, aber ich habe Bedeutendes erlebt. Viele dachten, sie müssten sich auf ihre Verbindung mit Hitler angesprochen, entweder größer oder kleiner machen, je nachdem, wie es gebraucht wurde. Ich sehe weder zum einen noch zum anderen Veranlassung. Ich war immer ein unpolitischer Mensch. Zur Waffen-SS habe ich mich nicht gemeldet. Ich wurde für die Verfügungstruppe angeworben, man lockte mit der Möglichkeit, in den Staatsdienst übernommen zu werden. Zur Reichsbahn wäre ich gern gegangen. Erst später wurde aus der Verfügungstruppe die Waffen-SS. Genesen von einer schweren Verwundung im Polenfeldzug und zurück in meine Einheit, wählte mich mein Kompaniechef eines Tages für einen Posten in der Reichskanzlei aus. Ich stellte mich dort wie befohlen vor, und einen Tag später, es war der 1. oder 2. Mai 1940, war Dienstbeginn. Mein neuer Chef hieß Adolf Hitler. Wenn heute lange Diskussionen geführt werden, ob man Hitler überhaupt privat eben als Mensch zeigen darf, dann vermag ich das nur schwer nachzuvollziehen. Ich kenne ihn nur als Mensch, der mein Chef und dem mein Wohlergehen wichtig war. Ein Chef, der mich von seinem eigenen Leibarzt untersuchen ließ, wenn es mir schlecht ging, der mir spontan freigab, als ich mit einem Mädchen ausgehen wollte, der mir zu meiner Hochzeit zwei Kisten erlesensten Wein nebst Sonderzahlung zukommen ließ, der mich für die enorme Summe von 100.000 Reichsmark lebensversicherte und der mich niemals anschrie. Wenn ich dennoch immer ein bisschen Angst hatte in Hitlers Nähe, dann weil er eben der Chef war. Ich versuchte, wie es von mir erwartet wurde, alle an mich herangetragenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, freute mich über die vielen Freiheiten, die mein Dienst oft mit sich brachte, und trieb auch mal Schabernack mit den Kameraden, mit denen ich mich gut verstand. Der Gedanke an die Front machte es mir leicht, mich als genau der zu präsentieren, den man ausdrücklich für die Aufgabe gesucht hatte, einen, der keinen Ärger macht. Ich war nicht gern Soldat, machte mir nichts aus Dienstgraden. Zeit meines Soldatenlebens gehörte ich zu den unteren Diensträngen, zuletzt Oberscharführer. Im persönlichen Begleitkommando des Führers war die Möglichkeit der Beförderung in einen höheren Dienstrang ohnehin begrenzt. Fünf enge Kameraden meldeten sich deshalb an die Front, und nur zwei kamen zurück. Unter ihnen Otto Günsche, der daraufhin Hitlers Adjutant wurde. Nun, für mich war die Front erstmal weit, die Braut nah, die Arbeit im Begleitkommando abwechslungsreich und im Vergleich zum Soldatenleben ging es locker zu. Solange wir sicherstellten, dass immer jemand Dienst schob, konnten wir untereinander den Dienst tauschen, wie wir wollten. Die Zeiten auf dem Berghof, dort gab es einen eigenen Telefonisten, waren ohnehin wie Urlaub. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass ich nicht von einem x-beliebigen Arbeitsplatz und irgendeinem Chef berichte. Mir war schon damals klar, dass ich mich an einem besonderen Ort unter lauter Menschen in herausgehobener Stellung befand. Ich weiß, heute, was in Deutschland und anderswo in deutschem Namen geschah, während ich Leni Riefenstahl Tee servierte, mit Generalfeldmarschall Erwin Rommel auf dem Garderobentisch sitzend Fotos aus Afrika ansah oder aus Hitlers Arbeitszimmer die schöne Stimme des jüdischen Kammersängers Josef Schmidt hörte, dessen Schallplatten der Chef so liebte.